Wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, an einem Mittwochabend so viele Gesichter zu sehen. Schön, wiederum zurück in Liechtenstein zu sein. Jedes Mal, wenn ich hier ankomme, wird es mir ganz wohl ums Herz. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass er mich hier mit euch und mit dieser Gemeinde verbunden hat. Meine liebe Frau lässt euch auch ganz lieb grüßen. Sie ist dieses Mal leider nicht mit. Sie ist zu Hause in Brasilien, da wo es schön warm und schön heiß ist. Bei uns hat gerade der Sommer begonnen, obwohl wir gar keinen Sommer haben. Dort, wo wir leben, ist es das ganze Jahr über heiß. Da gibt es nur nass und trocken. Und jetzt ist gerade nass. Da regnet es jeden Tag, ohne Ausnahme die nächsten circa 6 Monate regnet es jeden Tag. Da verwandelt sich die Straße binnen ein paar Minuten in einen Bach. Die Autos bleiben stehen und es geht ein paar Stunden, schüttet es und dann hört es wieder auf. Aber es geht ihr sehr gut und es geht uns sehr gut. Der Herr ist wunderbar. Wir erleben jede Woche seine wunderbare Führung, seine Versorgung, seine heilende Hand und wie Gott alles führt. Unser Projekt mit den Kindern geht ganz wunderbar voran. Wir wollten es bereits vor 2 Wochen eröffnen mit 40 Kindern, aber das normale brasilianische, da haben die Banken fast 3 Wochen gestreikt. Jede Bank im Land war zu und du kannst online nur ganz wenig überweisen. Dann gab es Probleme mit Korruption, die hat der Herr ganz wunderbar gelöst. Das ist sehr normal in Brasilien. Wir waren mitten im Umbau mit diesem Gebäude für die armen Kinder. Und da kam ein Stadtbeamter, ein Regierungsbeamter von der Stadtregierung, kam dorthin auf die Baustelle und sagte, muss alles sofort geschlossen werden. Und unser Pastor, der da vor Ort ist, der sagte, nein, wir haben hier die Genehmigung. Sagte, das spielt keine Rolle, es wird alles hier geschlossen, ab sofort. Und der Pastor sagte, nein, das geht nicht. Und er sagte, na gut, bitte, für wie viel? Und wir haben uns geweigert, Schmiergeld, Schwarzgeld zu bezahlen, wie es sehr üblich ist in Brasilien. Und der Pastor, der dort vor Ort die Arbeit macht, der hat dann gesagt, wir werden fasten und beten und diese Sache so lösen. Und der Herr hat es wirklich gemacht. Der Regierungsbeamte kam weg, ein anderer kam her und es ging wieder alles schön und fröhlich weiter. Und so treu ist der Herr. Der Herr ist gut. Ich möchte heute Abend etwas mitteilen, was mir sehr am Herzen brennt. 2. Petrus Kapitel 3. 2. Petrus 3. Ich lese von Vers 9 bis Vers 12. Ich lese aus der revidierten Elberfelder. 2. Petrus 3, Vers 9 bis 12. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr denn sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst werden und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Eine sehr interessante Bibelstelle. Der Apostel Petrus, er spricht hier im 9. Vers. Er sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für euch für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Wovon spricht der Apostel Petrus? Der Apostel Petrus spricht von der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Jesus Christus wird wiederkommen. Da waren Leute, die haben gesagt, ja, wo ist die Wiederkunft Jesus? Ja, warum ist er noch nicht gekommen? Warum ist er noch nicht hier? Und der Apostel Petrus ergibt eine ganz klare Erklärung. Er sagt, der Herr, er ist langmütig. Er hat sich nicht verzögert. Er ist langmütig euch gegenüber. Er ist langmütig. Der Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist, sagt der Apostel Petrus hier, weil er geduldig weil er langmütig wartet. Warum denn? Warum wartet Jesus? Warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Gibt es einen fix geplanten Tag, wo Jesus wiederkommen wird, der fix und fertig feststeht und daran kann man nichts ändern? Da gehen sich ja die theologischen Meinungen auseinander. Leute sagen, ja, es gibt einen Tag und der ist immer schon festgestanden. Der Apostel Petrus schreibt aber, dass wir den Tag des Herrn beschleunigen können. Warum ist Jesus noch nicht zurückgekommen? Warum ist er immer noch im Himmel und wartet auf diesen Augenblick, wo er zurückkommt für seine Gemeinde, für die Braut? Der Apostel Petrus beschreibt es ganz klipp und klar. Er wartet langmütig, er wartet geduldig. Warum? Weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern alle zur Buße kommen. Der Herr hat ein unwahrscheinliches Verlangen und ein unwahrscheinliches Bedürfnis, dass so viele Menschen wie nur möglich zu seiner Erkenntnis kommen, zur Erlösung kommen, zur Errettung kommen, zu dem, was wir erlebt haben. Und der Herr wartet geduldig. Und ich habe seit Wochen, seit ein paar Monaten ein unwahrscheinlich starkes Empfinden in meinem Geist. Ich wäre in der Nacht oft munter und ich rede mit dem Herrn, der Herr redet mit mir so ein Empfinden, wie ich es noch nie in meinem Leben gehabt habe. Erstens, dass der Tag des Herrn, die Wiederkunft des Herrn so nahe ist, natürlich ist er so nahe wie noch nie zuvor, das ist klar, aber auch viel näher ist, als viele von uns es wirklich denken und annehmen. Dass dieser Tag wirklich in so naher Zukunft steht, aber nicht nur das, sondern dass der Herr dabei ist, etwas Außergewöhnliches zu tun. Nicht nur hier in Deutschland, nicht nur in Brasilien, sondern auf der ganzen Welt, global, ist der Herr dabei, seine Gemeinde vorzubereiten. Nicht nur für diesen Tag, wo der Herr Jesus wiederkommt und uns zu ihm holt, sondern vorzubereiten vor etwas, was vor diesem Tag noch geschehen muss. Der Herr wartet geduldig. Geduldig wartet er langmütig. Warum? Weil er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Der Grund, warum Jesus noch nicht gekommen ist, ein Grund, warum Jesus noch nicht gekommen ist, ist, weil Millionen Deutsche noch nicht im Reich Gottes sind. Millionen von Deutschen, die sind verloren. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, dann wären Millionen von Europäern in der ewigen Verdammnis. Und Jesus wartet geduldig und Jesus sagt, ich werde meinen Leib vorbereiten. Ich werde meine Gemeinde noch so vorbereiten, dass die diese große Ernte einnehmen können, die kommen wird, bevor ich wiederkommen werde. Vor mehr als 30 Jahren hat Gott mir eine offene Vision geschenkt. Eine ganz klare offene Vision. Ich weiß nicht, ob ihr euch unter dem etwas vorstellen könnt unter dem Ausdruck offene Vision. Ich erkläre es euch, so wie unser lieber Freund gesagt hat, er hatte einen Wachtraum, hast du das genannt? Genau, Wachtraum. Ja, ich kann mir da gut was vorstellen. Ich habe das immer, meine Frau sagt immer, bitte komm doch zurück auf die Erde, ich rede mit dir. Wo bist du denn gerade? Irgendwelche Moslems evangelisieren oder Toten auferwecken oder Kranke heilen oder was weiß ich alles. Ich verstehe dich sehr gut, mein lieber Freund. Aber weißt du, da hatte ich eine offene Vision. Da sah ich eine klare Vision. Ich war im Gebet und ich sah eine klare Vision. So, als ob du auf einen Fernseher siehst und diesen Film vor dir ablaufen siehst, mit offenen Augen. Sah ich ganz physisch, ganz klar. Und da sah ich, was der Herr tun wird, bevor Jesus Christus wiederkommen wird. Und da sah ich, wie eine riesige Armee, eine unbeschreiblich riesige Armee, die war jung und alt, bunt zusammengemischt. Da waren nicht Junge oder nicht nur Alte, die waren alle zusammen, die hatten alle ein klares Ziel vor Augen. Niemand war wichtig, dass sein Dienst groß wurde. Niemand war wichtig, dass er wichtig und angesehen wurde. Alle hatten ein Ziel, die große Ernte für Jesus einzubringen. Und sie gingen einfach in Respekt, in Liebe, in Achtung zueinander, gingen sie auf dieses klare Ziel zu und sie brachten Millionen und Millionen und Millionen von Menschen ins Reich Gottes. Sie brachten diese unwahrscheinlich riesige Ernte für den Herrn der Ernte ein. Und Jesus ist dabei, genau das jetzt zu tun. Jesus ist dabei, seine Gemeinde vorzubereiten und bereit zu machen für das, was geschehen wird, bevor er wiederkommen wird. Er wartet geduldig, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Er wartet geduldig, weil er nicht will, dass Millionen von Deutschen, viele Millionen Österreicher, Deutsche, Schweizer, Europäer, dass die verloren gehen. Wisst ihr, in Brasilien erleben wir einen wunderschönen Aufbruch und ein Wirken Gottes. Zurzeit geht unser Land durch eine ganz tragische Krise. Ganz, ganz schlimm. Der Strompreis hat sich um 110% erhöht innerhalb von ein paar Wochen. Die Krankenversicherung hat sich um 40% erhöht. Überall auf der Welt ging der Benzinpreis runter, bei uns ging er um über 30% in die Höhe. Die Inflation steigt jedes Monat. Es geht wirtschaftlich ganz, ganz schlecht. Ich habe Freunde, die haben alles verloren aufgrund von unserer tragischen Wirtschaftskrise zurzeit in Brasilien. Aber ich sage meinen Freunden immer, hört zu. Die sind dann manchmal ein bisschen sauer auf mich, aber das macht nichts. Ich sage ihnen, hört zu. Ich bin Gott dankbar für die Wirtschaftskrise, die jetzt in Brasilien ist. Und die sagen mir, wie kannst du sowas überhaupt sagen? Wie kannst du Gott dankbar für die Wirtschaftskrise sein? Erstens, die Bibel sagt, saget Gott Dank für alle Zeiten. Das ist der Wille Gottes für euch. Das ist der erste Grund, das ist eigentlich Grund genug. Aber ich bin aus einem anderen Grund auch noch dankbar. Nämlich aus folgenden. Und ich sage Ihnen, die Krise hat mich genauso getroffen wie dich auch. Mein Gehalt ist das gleiche geblieben und alles hat sich verteuert. Es hat mich genauso getroffen wie dich. Aber weißt du, warum ich dankbar bin? Denn jetzt besteht ein klarer Unterschied zwischen denen, die vertrauen, dass der Vater im Himmel sie versorgt, und denen, die den Vater im Himmel nicht kennen. Und wir können denen jetzt sagen, schau, Gott versorgt mich übernatürlich. Möchtest du diesen Gott auch kennenlernen? Er möchte auch dich übernatürlich versorgen. Krisen sind gut für, immer gut für uns Christen. Warum? Wenn wir wandern durch das finstere Tal, fürchten wir kein Unglück, denn du bist bei uns. Und in diesem finsteren Tal können wir das als Licht dieser Welt umso heller leuchten, damit so viele Menschen wie möglich dieses Licht sehen. Der Herr ist dabei, in seiner Gemeinde ganz was Interessantes zu tun. Überall, wo ich mit Leuten rede, in verschiedensten Ländern dieser Welt, auch in Europa, da treffe ich überall Leute, die haben alle das ganz gleiche Empfinden. Es braut sich was zusammen. Ich komme heute direkt aus Polen. Es braut sich was zusammen. Wisst ihr, was sich zusammenbraut? Der Herr ist dabei, eine ganz außergewöhnliche Ernte vorzubereiten, die wir sein Volk einnehmen werden. Und Deutschland ist dabei auch inkludiert. Denn wenn die Bibel sagt, er wartet langmütig, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern alle zur Umkehr kommen, alle zur Buße kommen, dann betrifft das alle, auch Deutschland. Dann betrifft das alle, auch unsere eigene Stadt. Wir denken oft, ja, das betrifft Asien und ja, das betrifft Südamerika und ja, das betrifft halt die anderen Länder Afrika, wo Gott halt gerade irgendetwas Außergewöhnliches tut. Nein, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sagt die Bibel ganz klar im 1. Petrus Kapitel 2. Betet alle Zeit für die Regierung, für die Obrigkeiten, denn Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe. Gott will nicht, dass irgendein Deutscher verloren geht. Das ist das Herz Gottes, das ist der Plan Gottes. Wisst ihr, wir leben ja jetzt ganz etwas Interessantes in Europa, vor allem wir hier in Deutschland und auch in Österreich, mit dieser unwahrscheinlichen Welle an Flüchtlingen. Und da gehen ja die Meinungen auseinander, auch unter meinen verschiedensten Freunden. Und da gibt es alle möglichen verschiedenen Meinungen. Und ich sage meinen Freunden immer, ich möchte jetzt nicht theologisch diskutieren, ob das vielleicht irgendwas Endzeitliches ist. Das sollen die tun, die gescheiter sind wie ich. Aber eins möchte ich euch sagen, das ist jetzt für uns die Möglichkeit, unsere lieben muslimischen Freunde für Jesus Christus zu gewinnen. Das ist die Möglichkeit. Sie kommen zu uns, wir brauchen gar nicht dorthin gehen, um ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu erzählen. Und wisst ihr, wenn wir wirklich in unserem Herzen diesen Glauben haben können, dass es der absolute Wille Gottes ist, dass Menschen errettet werden. Es ist das Herz Gottes. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen, das, was verloren ist. Das ist der Plan Gottes. Wenn wir in das Herz Gottes hineinschauen könnten, dann sehen wir das Kreuz. So sehr hat Gott Deutschland geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern errettet werden. Das ist der Plan Gottes. Wenn wir verstehen würden, wie sehr das Herz Gottes sich sehnt nach der Errettung unserer Mitbürger, wie sehr sein Verlangen danach ist, dass selbst Jesus noch nicht wiedergekommen ist, weil er langmütig wartet, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern alle zur Umkehr kommen. Wenn wir verstehen würden, wie tief dieses Verlangen im Herzen Gottes ist, dann würden wir auch verstehen, dass Gott immer auf unserer Seite ist, wenn wir das Evangelium unseren Freunden mitteilen. Dass der ganze Himmel hinter uns steht, wenn wir unseren anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sein Evangelium predigen. Ich sage den Leuten immer, Leute sagen zu mir, ja, aber weißt du, du verstehst das nicht, weil unser Land ist ein hartes Land und in unserem Land sind Leute nicht offen und in unserem Land ist die geistliche Atmosphäre. Ich bin absolut überzeugt, dass was der Herr zurzeit tut und was sich zusammenbraut, ist Folgendes. Er bereitet uns vor, die Ernte einzunehmen. Die Ernte ist reif. Die Frage ist, sind wir wirklich reif und bereit, die Ernte einzunehmen? Und der Herr ist dabei, seine Gemeinde zu bereiten, die Herzen der Menschen zu verändern, die Herzen seines Leibes zu dem Punkt zu bringen, wo wir wirklich glauben und überzeugt sind, es ist der absolute Wille Gottes, dass auch Deutschland mit der Gnadenbotschaft Gottes erreicht wird. Es ist der absolute Wille Gottes, dass auch die Deutschen in einer großen Anzahl ins Reich Gottes strömen und seine Kraft und seine Liebe und seine Güte und seine Herrlichkeit erleben. Ich erzähle euch zwei Erlebnisse, die so das Herz Gottes ausdrücken, wie sehr der Herr sich sehnt danach, auch unsere Nationen einzunehmen. Ich habe noch in Amerika gelebt, ich habe jetzt 10 Jahre in den USA gelebt. Und ich lebte dann noch in Amerika und eines Tages war ich so im Gebet. Ich stand in der Früh auf und verbrachte so Zeit mit dem Herrn und Zeit im Gebet. Und als ich da so im Gebet war und in der Zeit mit dem Herrn war, plötzlich begann ich zu weinen. Ich begann so zu heulen. Plötzlich habe ich gesagt, Herr, ich habe schon eine Zeit lang niemand zu dir geführt. Herr, ich habe schon einige Zeit lang niemand persönlich zu dir geführt. Ich predige das Evangelium und die Menschen bekehren sich und das ist schön. Aber ich wollte so einfach persönlich jemand zu Jesus führen. Und ich begann da in meinem Gebetskämmerlein zu heulen und ich sagte, Jesus, gib mir ein geistliches Baby. Ich will jemand zur Geburt bringen. Ich will so ein geistliches Kind auf die Welt bringen. Und habe so vor dem Herrn einfach zu schreien begonnen, Herr, gib mir ein Kind, gib mir ein geistliches Baby, gib mir bitte jemand. Am selben Abend, ich saß gerade bei mir zu Hause, ich musste am nächsten Tag, das war Donnerstag, ich musste am Freitagabend in einem anderen Bundesstaat predigen, in Virginia, war nicht so weit zum Fahren, 3 Stunden mit dem Auto. Und ich saß am Abend gerade zu Hause auf meinem Computer, bereitete mich dort auf die Predigt vor, da läutete mein Telefon. Als mein Telefon läutete, rief ein junger Mann an, der mein Sohn arbeitet im Restaurant und ich habe dort auch manchmal im Restaurant als Kellner gearbeitet. Und da rief ein junger Mann von dort an und er sagte, Reinhard, hast du Zeit zum Reden? Und ich sage, ja, ich habe Zeit. Und er sagt, es geht mir ganz beschissen. Und ich habe nicht gewusst, wem ich anrufen soll. Dann habe ich mir gedacht, der Einzige, der mir helfen kann, bist du. Er war 23 Jahre alt. Er hat gesagt, ich hatte plötzlich aus heiterem Himmel bekam ich Depressionen, bekam ich Panikattacken, ich wurde fix und fertig, ich kann nicht mehr arbeiten. Ich ging zu dem Psychiater, der hat mir einfach Pharmazeutika? Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Österreichisch, 4 Sprachen im Kopf. Ich muss aufpassen, dass ich nicht alles durcheinander vermische. Der hat mir einfach Pharmazeutika verschrieben und der hat mir diese Tabletten einfach gegeben, aber die helfen nicht wirklich viel. Ich bin einfach komplett jetzt lethargisch, aber mein Leben ist K.O. Und da dachte ich mir, der Reinhard hat was, was ich nicht habe, der muss mir helfen können. Und ich habe gesagt, steig ins Auto ein, weißt du, wo ich wohne, meine Adresse, komm hier zu mir. 10 Minuten später saß er bei mir. Er kam rein in meine Wohnung. Und eine Stunde später war er im Himmelreich. Er hat sein Leben Jesus Christus übergeben. Bei mir, in meinem Haus. Und wisst ihr, mir wurde wieder so bewusst, der Herr hat mehr Verlangen, dass wir geistliche Babys auf die Welt bringen, als wir es haben können. Der Herr will, dass alle Deutschen zu seiner Erkenntnis kommen. Natürlich werden sie nicht alle Menschen auf der Welt bekehren. Das ist uns klar. Aber der Wille Gottes ist es. Sein Herz ist, ich will, dass die Deutschen mich kennenlernen. Ich will, dass Deutschland mich erlebt als der, der ich wirklich bin. Ich will, dass Deutschland meine Gnade, meine Liebe, meine Güte erkennen will. Und ich brauche euch, damit ich ihnen das zeigen kann. Und wenn ihr ihnen das weitersagt, dann müsst ihr wissen und verstehen, ich stehe hinter euch. Mein Verlangen dafür ist größer als euer Verlangen. Und der Herr bereitet uns dazu vor, seine Gemeinde dazu vor, dass wir das Herz Gottes wirklich verstehen und erfassen, wie sehr er sich danach sehnt. Jesus ist langmütig und wartet, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren will, sondern dass alle zur Erkenntnis seiner Gnade und seiner Güte kommen. Das ist ein Herzschlag Gottes. Und das Evangelium ist nach wie vor die Kraft Gottes zur Errettung. Ich war im Juli in Österreich. Ich habe 3 Menschen von Jesus erzählt. Alle 3 haben sich bekehrt. In Österreich, wo es so hart ist für das Evangelium. Wisst ihr, wenn der Herr unsere Herzen zu dem Punkt bringen kann, dass wir nicht nur glauben an die Kraft des Evangeliums, sondern dass wir überzeugt sind und glauben, dass Gott die Deutschen genauso sehr erreichen will, wie jeden anderen Menschen von den Ländern, wo es Erweckung gibt. Dass Gott eine unwahrscheinliche Sehnsucht hat, dass auch Deutschland zur Erkenntnis seiner Liebe und seiner Güte und seiner Gnade kommt. Wenn der Herr uns als Gemeinde zu dem Punkt bringen kann, dann werden wir diese Armee Gottes sein, die die Ernte auch in unserem Land einnehmen wird. Und der Herr bereitet uns dazu zu. Es braut sich was zusammen. Wir waren gerade in Polen, mein Freund Gerhard und ich. Und es ist erstaunlich, wie der Herr genau das Gleiche dort tut. Wie der Herr so vielen Menschen eine neue Last aufs Herz gibt. Wie der Herr Menschen einen neuen Glauben ins Herz gibt. Wie die Menschen eine neue Zuversicht haben. Ja, Gott wird was in Polen tun. Ja, auch Polen wurde nicht vergessen. Ja, auch Polen wird mit einbezogen, bevor Jesus wiederkommt in diese große Ernte, die jetzt bereit wird, für uns sie einzunehmen. Jetzt erzähle ich euch die zweite Geschichte. Vor einigen Monaten war ich unterwegs. Ist fast schon ein Jahr her. Ich war in Brasilien und ich kam an einem Abend nach Hause und musste ich kam Freitag nach Hause in der Nacht, es war sehr, sehr spät. Es war, glaube ich, 1 Uhr in der Früh schon. Ich kam von einer Reise nach Hause und musste am nächsten Tag, am Samstag, schon wieder wegfliegen in eine andere Stadt, um dort zu predigen. Ich bin müde zu Hause angekommen und ich dachte mir, ich mache jetzt schnell den Online-Check-In noch, damit ich in der Früh dann nur zum Flughafen gehen brauche, in den Flieger einsteigen gehen, kann dorthin fliegen, predigen und dann brauche ich nicht noch mich lang anstellen. Ich sitze am liebsten nur am Gang. Ich mag keinen anderen Sitzplatz als den Gangplatz. Vielleicht versteht das jemand nicht. Die Leute sitzen gerne am Fenster. Aber ich sitze in so vielen Flugzeugen jedes Jahr und ich mag die Leute nicht stören. Und wenn ich dann beim Fenster sitze und ich muss dann raus aufs WC und die sitzen da anders und die pennen dann ein bisschen ein neben mir und dann will ich sie nicht aufwecken und dann sitze ich schon so und die Augen sind schon ganz wässrig und die will ich sie nicht stören. Und dann drum, ich nehme immer einen Gangplatz, wenn es irgendwie geht. Und ich mache den Online-Check-In und da finde ich den perfekten Sitzplatz. Denke ich mir, super, genau, 13C, glaube ich, war es. Hier sitzen wir genau am Gang, nehme ich mir. Und klicke auf diesen schönen Knopf. Und als ich dann weitermache und mir die Bordkarte ausdrucken will, sagt der Heilige Geist zu mir, geh zurück, ich habe einen anderen Sitzplatz für dich. denkt man, naja, okay, geh zurück, gehorchen wir halt dieser Stimme. Geh zurück und dann sehe ich, dass der Herr sagt, schau, ich will, dass du den Mittelsitz hier nimmst. Und ich sage es noch, okay Herr, ich bin gern bereit, mir selbst zu sterben. Wenn du das willst, dann nehme ich halt den Mittelsitz. Nehme den Mittelsitz, nächsten Tag fahre ich zum Flughafen, ich steige in den Flieger ein, am Gang sitzt bereits ein guter, großer, kräftiger Brasilianer. Und ich kann mich noch erinnern, als ich so einsteige, denke ich mir, okay Herr, ich verstehe schon, ich habe die Message verstanden. Du setzt mich zwischen zwei große, dicke Männer, die sich gut ausbreiten und ich muss dann so sitzen und ich weiß, okay, ich bin bereit, mir selbst zu sterben, um des Evangeliums willen, bin ich bereit. Setzt mich dann hin im Mittelgang und als ich in den Mittelgang sitze, kam aber nicht ein großer, kräftiger, zweiter Brasilianer rein, sondern kam eine Frau rein. Vielleicht Anfang 30, die kam da hinein und die setzte sich dann auf den Fensterplatz neben mich. Als das Flugzeug abgehoben hat und in der Luft war, da machte ich meinen iPad auf mit meiner Bibel, das ist so meine Gewohnheit, wenn ich im Flieger sitze. Ich machte den da auf und ich begann dann einfach meine Bibel zu lesen. In Englisch, weil ich meine Bibel immer in Englisch lese, das ist halt so Gewohnheit. Und dann merke ich, wie die Frau so beginnt rüberzuschauen, was ich da lese. Und als sie dann so zu schauen begann, nahm ich mein iPad und drehte ich ihn so ein bisschen in diese rüber Richtung, damit sie den Kopf nicht so verdrehen braucht. Und dann begann sie zu sehen und dann offensichtlich sah sie, dass das in Englisch war und begann sie in Englisch mit mir zu sprechen. Und dann sagt sie, Sie sind aber kein Brasilianer, oder? Und ich sage, nein. Woher sind Sie denn? Ich bin aus Österreich. Dann sagt sie zu mir, ich war schon mal in Österreich. Und ich sage, wirklich? Wie denn? Wo denn? Ja, sagt sie, ich bin Brasilianerin, ich komme aus dieser Stadt hier, Goiânia, da wo ich auch lebe, und ich lebe jetzt in England, weil ich mit einem Italiener verheiratet bin und wir fuhren nach Italien zu seinen Verwandten und dann mussten wir nach Österreich fahren. Und ich sagte, in England lebst du? Wo in England? Sie sagte mir, ich lebe in einer Stadt, die heißt Swindon. Und plötzlich wusste ich, warum ich auf 5B saß. Und ich sagte zu ihr, du lebst in Swindon? Sie sagte, ja. Und ich sagte, ich predige nächsten Monat genau in der Stadt, in der du bist. Ich bin Pastor. Und ich würde dich so gern einladen, dass du zum Gottesdienst kommst. Und ich würde so gern auch deinen Mann kennenlernen. Ich lade euch sogar zum Mittagessen ein. Ich möchte deinen Mann kennenlernen. Die nächsten 2 Stunden haben wir über nichts geredet als über die Liebe Gottes. Über absolut nichts, nur über den Herrn und seine Liebe und so weiter. Als sie ausstieg vom Flieger, sagte sie mir mit Tränen in ihren Augen, sagte sie, ich bin vor 2 Wochen hier zu Hause angekommen in Goiânia in Brasilien, um meine Familie für 2 Wochen zu besuchen. Als ich zu Hause ankam, da betete ich folgendes Gebet. Gott, ich glaube nicht, dass es dich gibt. Und wenn es dich gibt, dann denkst du sicher nicht auf mich. Du hast mich sicher vergessen. Sollte es dich wirklich geben, dann möchte ich, dass du mir ein Zeichen gibst, bevor ich wieder zurück nach Hause nach England fliege. Und sie sagte zu mir, ich stieg in den Flieger hier ein und ich sagte, Gott, offensichtlich hast du mich vergessen oder es gibt dich nicht. Weil ich war 2 Wochen zu Hause und ich bekam kein Zeichen von dir, dass es dich gibt. Und sie sagte zu mir, und jetzt habe ich mein Zeichen. Sie hat ihr Leben Jesus übergeben, sie ist Teil unserer Gemeinde in Swindon, sie ist Teil eines Hauskreises und sie hat die Herrlichkeit und die Güte Jesus erlebt. Wisst ihr? Jesus wartet geduldig und langmütig, weil er nicht will, dass so viele Millionen Deutschen noch ewig verloren sind. Und Jesus ist dabei, uns dazu zuzubereiten, dass wir alle geistliche Kinder auf die Welt bringen, dass wir alle die Ernte in Deutschland einnehmen, dass wir alle zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, nicht nur, Herr, ich bin bereit, in deiner Ernte zu arbeiten, sondern dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, Herr, ich verstehe dein unwahrscheinliches Herzensverlangen. Ja, Herr, ich verstehe, wie sehr du unser Volk liebst. Ja, Herr, ich verstehe, dass dein Plan nach wie vor ist, ist, dass du geduldig wartest, bis die Menschen errettet werden können, bis die Ernte, die auf der ganzen Welt kommen wird, in den letzten Tagen, bevor Jesus Christus wiederkommen wird, bis diese Ernte eingenommen wird. Und ich als Teil deines Leibes sage dazu, ja, hier bin ich, sende mich, verwende mich. Gott wird seinen Leib verwenden, um in Deutschland den Gewalten und Mächtigen der Himmelswelt seine mannigfaltige Weisheit zu zeigen. Seine Weisheit, dass er Deutschland nicht vergessen hat. Seine Weisheit, dass Deutschland auch inbegriffen ist in dieser wunderbaren Botschaft der Errettung aus Gnaden allein. Das wird Gott sich ganz sicher auch an unserem Land und in unserer Nation erweisen. Denn das ist sein Plan, das ist der Wille Gottes. Das ist so klipp und klar in der ganzen Bibel sichtbar. Daniel 12, Vers 3 sagt Folgendes. Und die Verständigen, Daniel 12, Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Weißt du, als ich diesen Vers vor vielen Jahren gelesen habe, da sagte ich, Herr, ich will für immer und ewig leuchten wie die Sterne, weil ich viele zur Gerechtigkeit gewiesen habe. Mir wurde so bewusst, so klar bewusst, dass wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, da gibt es nur ein einziges, was wir mitnehmen können. Mein Auto bleibt hier. Mein Haus habe ich eh ganz, meine Wohnung, die gehört auch nicht mir, die miete ich auch nur. Was habe ich denn? Haus, Schuhe, Kleider. Das bleibt alles hier. Alle diese Dinge bleiben hier auf dieser Erde. Es gibt nur eines, was ich mitnehmen kann. Jeden, den ich zur Gerechtigkeit geführt habe. Jeden, den ich zu Jesus geführt habe, der kommt mit mir und steht mit mir vor dem Thron Jesus. Jeder. Und ich stell dir mal vor, wisst ihr, wenn wir beginnen, an die Ewigkeit zu denken, wenn wir beginnen, dieses Bewusstsein der Ewigkeit zu haben, wenn wir beginnen, weiter zu denken als diese kurzen Jahre hier auf dieser Erde. Stell dir mal vor, eines Tages stehst du vor Jesus und Jesus sagt zu dir, wohlgetan, mein guter und getreuer Knecht. Schau, hier ist dein Lohn. Und du schaust dann und plötzlich siehst du Tausende von Menschen. Und du sagst, Jesus, Tausende von Menschen, wie können die mein Lohn sein? Und er sagt, ja, die sind alle, die durch dich hierher zu mir gekommen sind. Und du sagst, Jesus, ich habe nie tausende Menschen zu dir geführt. Und er sagt, aber kannst du dich erinnern, du hast den zu mir geführt. Kannst du dich erinnern an diesen einen? Dem hast du meine Liebe gezeigt. Dem hast du meine Liebe gesagt. Dem hast du mein Wort und mein Evangelium gepredigt. Kannst du dich erinnern an den? Ja, Jesus, aber die anderen, was ist mit den anderen? Die anderen hat er zum Herrn geführt. Und auch das ist dein Lohn. Wer wird mehr Lohn haben? Derjenige, der Billy Graham zum Herrn geführt hat? Oder die Millionen, die Billy Graham zum Herrn geführt hat? Wo wären die Millionen ohne die einen Person, die Billy Graham zum Herrn geführt hat? Wisst ihr, wir sind alle Teil dieser Ernte, die der Herr einbringen wird. Alle als ein Leib, als eine Gemeinde. Jesus möchte nicht ein oder zwei Superstars haben, die er großartig verwenden kann. Ich verspreche euch, ich habe in meinem Herzen eine absolut tiefe Überzeugung, dass bevor Jesus wiederkommt, da wird es nicht diese Superstars geben, die die großartigen Dinge tun, sondern da wird es einen Leib geben. Da wird es eine Gemeinde geben, die einander lieben, die zueinander stehen und die gemeinsam den Plan Gottes erfüllen. Das wird der Herr tun, bevor er wiederkommt. Da wird es nicht die Großen und die Kleinen geben, die Wichtigen und die Unwichtigen. Wir sind alle Glieder desselben Leibes. Wir sind alle gleich wertvoll und gleich wichtig. All das, was wir für den Herrn tun, ist genauso wichtig wie das, was der Bruder neben uns tut. Wir sind alle dazu berufen, die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen, wie der Apostel Petrus beschreibt. Dass wir nicht nur warten auf die Wiederkunft Jesus und die Wiederkunft Jesus beschleunigen. Indem Jesus wartet, weil er nicht noch kommt, weil er will, dass alle, so viele wie möglich errettet werden. Indem Jesus geduldig wartet, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, beschleunigen wir seine Wiederkunft dadurch, dass wir an die Ernte glauben, dass wir für die Ernte beten und dass wir mit dem Herrn der Ernte, seine Ernte einbringen, auch in unserer Nation. Deutschland ist nicht verloren. Deutschland hat eine Ernte vor sich, die der Herr durch seinen Leib einbringen wird. Durch dich und durch mich. Jakobus 5, Vers 7 bis 8 spricht etwas ganz Interessantes an. In Jakobus 5 und Vers 7 bis 8, da spricht der Apostel hier: Habt nun Geduld, Brüder, zur Ankunft des Herrn. Hier geht es wiederum um die Wiederkunft des Herrn, so wie Petrus, der auch von der Ankunft des Herrn gesprochen hat. Hier sagt der Jakobus: Habt nun Geduld, Brüder. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld deswegen, ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Der Apostel, der Jakobus, der spricht hier nicht von Bauern und von der Landwirtschaft. Der Jakobus spricht hier von der Wiederkunft des Herrn, vom Tag des Herrn. Er verwendet hier nur ein Beispiel, welches die in dieser Kultur sehr gut verstanden haben. Das war für sie ganz gut und normal verständlich. Was war der Früh- und der Spätregen? Wovon spricht er? Er sagt: Habt Geduld zur Wiederkunft des Herrn. Habt Geduld zur Ankunft des Herrn. Und dann sagt er, so wie der wartet auf die Frucht und so wie der Früh- und Spätregen kommt. Er spricht von der Wiederkunft des Herrn und plötzlich spricht er aber von der Landwirtschaft und vom Spätregen. Wovon spricht dieser Mann Gottes hier im Jakobusbrief? Sie hatten das damals sehr gut verstanden. Für sie war es völlig klar, denn dort gab es zweimal im Jahr Regen. Es gab den Frühregen und es gab den Spätregen. Der Frühregen, der kam im Oktober, November und der bereitete das Land für die Aussaat vor. Der weichte den Boden auf, der bereitete das Land so vor, dass die Saat gesät werden konnte. Aber dann so gegen März kam ein zweiter Regen, der war als der Spätregen bekannt. Ohne diesen zweiten Regen konnte die Ernte nicht kommen. Die Ernte konnte nur dann zur vollen Reife kommen, wenn es diesen zweiten Regen gab, diesen Spätregen. Und Jakobus sagt: Habt Geduld, habt Geduld. Die Ankunft des Herrn kommt sicher, habt Geduld. So wie der Bauer wartet, weil er die köstliche Frucht will. Was ist unsere köstliche Frucht? Für uns ist es Deutschland, für mich ist es Österreich, Brasilien, die Nationen der Welt. Das ist unsere köstliche Frucht. Und Jakobus sagt: Habt Geduld, ihr wartet auf die köstliche Frucht. So wartet auch ihr, auch auf den Frühregen und den Spätregen. Der Frühregen, der kam, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und als Apostel Petrus gepredigt hat und als sich die Leute bekehrt haben. Das war der Frühregen, das war das erste Ausgießen des Heiligen Geistes, wo der Herr begonnen hat, den Boden aufzuweichen, wo der Herr begonnen hat, seine Gnadenbotschaft hineinzubringen. Aber wir warten noch auf den Spätregen. Wir warten noch auf den Tag, wo der Heilige Geist auf der ganzen Welt zu wirken beginnt und diese Welt auf die Ernte vorbereitet. Der Spätregen bereitete immer die Ernte vor. Ohne den Spätregen gab es keine Ernte. Der Apostel Petrus stand auf in Apostelgeschichte 2 und er zitierte Joel Kapitel 2 von Vers 28 weg. In manchen Bibeln ist es Joel Kapitel 3, Vers 1. Das kommt darauf an, welche deutsche Bibelübersetzung ihr habt. Aber ihr kennt alle diese Aussage, da, als der Apostel Petrus aufstand und sagte: Die sind nicht betrunken, so wie ihr glaubt. Denn was ihr hier seht, ist die Erfüllung des Propheten Joel. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Aber als Petrus diese prophetische Bibelstelle zitierte, da war es nur eine teilweise Erfüllung. Denn der Heilige Geist war nicht ausgegossen auf alles Fleisch. Das war eine teilweise Erfüllung. Wir warten noch auf die vollkommene Erfüllung dieser Verheißung. Es ist der Spätregen, der kommen wird, wenn der Geist Gottes auf der ganzen Welt wirken wird, wenn die Böden der Herzen der Menschen vorbereitet werden für die Ernte, die wir einnehmen werden für unseren Herrn Jesus Christus. Der Spätregen kommt, meine Freunde. Und der Spätregen ist unmittelbar vor unserer Tür. So viele Menschen spüren das Gleiche in ihrem Herzen. So viele Menschen spüren im Herzen, es braut sich was zusammen. Die Wolken sind bereits am Horizont. Der Spätregen ist unmittelbar davor, ausgegossen zu werden. Es wird ein Wirken des Geistes über diesen Erdball gehen. Und während der Heilige Geist alles vorbereitet, damit die Ernte auch zu Gedeihen kommen kann, damit wir die Ernte einnehmen können, damit wir auch in unseren Ländern die absolute Überzeugung haben, Herr, wir danken dir, dass die Ernte unmittelbar bevorsteht. Und wir sind Teil dieser Ernte. Wir können mit hinausgehen mit dir. Wir brauchen nicht nur einfach hoffen, dass du Deutschland nicht vergisst, sondern wir wissen, dass du geduldig wartest, weil du nicht willst, dass Deutschland verloren geht. Herr, dafür sind wir dir so dankbar. Der Herr liebt unsere Nation so sehr, dass er geduldig wartet. Und jetzt ist er dabei, den Spätregen auszugießen. Überall sehen wir die Regentropfen. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich in meinem Geist, ich sehe die Regentropfen Gottes. Ich sehe die Wolken am Himmel. Ich sehe im Geistlichen gesprochen die Wolken am Himmel. Ich sehe, wie der Herr so viel tut. Überall gibt es Versöhnung. Überall gibt es ein Wirken Gottes. Überall gibt es Christen, die sagen, ich will nicht mehr mein eigenes kleines Christenleben leben. Ich will einfach für etwas Größeres, für etwas Wichtigeres leben. Ich will für die Ernte leben. Ich will dafür leben, dass wir auch ein Teil sein können von dem, was Gott in unserer Nation tut. Alleine, was der Herr tut, indem er Nationen versöhnt, indem er Menschen versöhnt, indem er diese Mauern niederreißt, indem er diese Brücken einfach vernichtet, die wir gebaut haben, wo wir nicht hinwollen zu den anderen, weil wir die Zäune aufgebaut auf den Brücken. Er reißt alles dieses nieder und die Brücken werden wieder frei. Wir gehen aufeinander zu, wir gestehen einander ein. Wir lieben dich, ich bin dein Bruder, ich bin deine Schwester. Gehen wir zusammen hinein in das Erntefeld und nehmen wir diese Ernte ein, die der Herr verheißen hat. Der Spätregen, die Wolken sind bereits am Himmel. Auch in Deutschland, die Wolken sind bereits am Himmel. Der Regen ist unmittelbar davor, sich über unser Land zu ergießen. Das ist die Zeit, die der Herr für uns geschenkt hat. Das ist die kostbarste Zeit. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, Reinhard, weißt du, manchmal denke ich mir, wie schön wäre es doch, in der Zeit gelebt zu haben, vor 2000 Jahren, als Jesus auf der Erde ging persönlich. Ich sage immer, um Himmels Willen, in dieser Zeit möchte ich nicht leben. Jetzt stell dir mal vor, du wirst wirklich in der Zeit leben, wo Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Wenn du nicht genau am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt war, wärst du Jesus nicht begegnet. Hättest dein Wunder nicht bekommen. Du denkst vielleicht, oh, ich wäre zu Jesus gegangen, hätte gesagt, Jesus, ich brauche eine Heilung und er hätte mich geheilt. Aber du bist in Deutschland, er war in Jerusalem, Flugzeuge gab es noch keine, du hättest nie ein Wunder bekommen. Wie? Heute ist der Leib Christi auf der ganzen Welt. Und der Leib Christi rückt zusammen in Liebe, in Achtung. Warum? Weil es nicht mehr um uns geht. Es geht nicht mehr, damit wir ein nettes Christenleben haben. Es geht nicht mehr, damit wir ein bisschen nett Gemeinde spielen. Es geht nicht mehr, damit wir einen großen Dienst haben. Es geht darum, dass der Herr dabei ist, seinen Spätregen auszugießen. Dass der Herr dabei ist, alles vorzubereiten für diese globale Ernte, weil Jesus im Himmel sitzt und zu seiner Gemeinde sagt, beschleunig doch mein Kommen. Beschleunig doch mein Kommen. Herr, wie können wir dann kommen beschleunigen? Indem ihr sagt, hier bin ich. Ich bin bereit, ins Erntefeld Deutschland zu gehen. Hier bin ich. Ich bin bereit, mich zurüsten zu lassen von dir. Hier bin ich. Ich bin bereit, teilzuhaben an dem, was du in dieser Nation tust. Hier bin ich. Ich bin bereit, zu glauben und zu vertrauen, dass es dein Anliegen ist, welches größer ist als mein eigenes Anliegen, unsere Nation zu erreichen. Und indem wir uns dem Herrn so hingeben, in diesem Glauben, in diesem Vertrauen, in dieser Zuversicht, dann werden wir genau das erleben. Der Herr wird uns geistliche Kinder geben, die wir zur Geburt bringen. Mein Freund Gerhard hat mir jetzt vorgestern so eine schöne Geschichte erzählt. Wisst ihr, wir hören ja immer solche tolle Geschichten wie den Moslems, die haben Träume und Jesus erscheint ihnen dann im Traum und sie bekehren sich. Er hat mir erzählt, bei ihm im Hauskreis in Österreich, nicht unter den Moslems, in Österreich, da hatte ein Mann einen Traum. Im Traum hat ihm der Herr gesagt, dass er ihn braucht. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und er ist heute Christ und Teil des Hauskreises von meinem Freund Gerhard. Wisst ihr, was mir das zeigt? Der Spätregen hat zu tröpfeln begonnen. Die Ernte ist bereit, auch in unseren westlichen Ländern. Auch in unseren Ländern, wo viele Leute viele Fragen haben, wo viele Leute nicht wissen, was es in der Zukunft sein wird, wo so viele Menschen zurzeit so viele Fragezeichen haben. Wie wird es weitergehen? Was wird mit Deutschland geschehen? Was passiert mit den ganzen Einwanderern? Wo geht's hin? Wo geht's weiter? Was ist die Zukunft? Alle diese Fragen beschäftigen die Leute in unserem Land. Der Herr bereitet ihre Herzen vor für die Ernte. Aber der Herr bereitet auch die Gemeinde vor für die Ernte. Nicht nur die Ernte, auch die Gemeinde bereitet er vor. Das, was sich in unserem Leben zurzeit tut, das, was der Herr alles an Widerstellung getan hat und dabei ist zu tun, das, was der Herr alles in unserem Leben tut, ist nicht nur um unser Selbst willen. Natürlich ist es, weil der Herr uns liebt. Klar. Aber wisst ihr, es ist nicht nur um unser Selbst willen. Es ist auch darum, weil der Herr uns zurüstet für das, was er dabei ist, in unserer Nation zu tun. Der Herr hat mehr im Sinn als nur unser Wohl. Natürlich hat der Herr unser Wohl im Sinn. Der Herr liebt uns. Wir sind seine Lieblingskinder. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber der Herr hat eine größere Sicht. Der Herr sagt, schau, ich stelle dich wieder her. Schau, ich tue in deinem Leben etwas Großartiges. Schau, ich bringe in deinem Leben Veränderung. Schau, ich bringe dich nah an mein Herz. Schau, ich zeige dir meine Liebe. Ich zeige dir meine Güte. Ich zeige dir meine Gnade. Ich setze einen neuen Glauben frei in deinem Herzen. Schau, ich tue alle diese Dinge. Und wir sind überwältigt von der Güte des Herrn, von der Liebe des Herrn, von der Gnade des Herrn. Und dann sagt der Herr, aber ich habe noch was. Es war nicht nur wegen dir, es war auch wegen Deutschland. Ich habe das in dir getan, wegen dir und wegen Deutschland. So groß ist der Herr und so wunderbar und so gütig ist der Herr. Ich habe in meinem Herzen keinen Zweifel, absolut keinen Zweifel, dass das Gleiche, was Gott heute tut in vielen anderen Ländern der Welt, das Gleiche steht unmittelbar vor uns in Deutschland. Die Ernte, die wir einnehmen werden. Nicht irgendein großer Erweckungsevangelist wird nach Deutschland kommen und nicht irgendein großer Mann Gottes wird in Deutschland aufstehen und der wird Millionen und Millionen Deutsche zum Herrn führen. Es wird durch dich geschehen. Es wird durch seinen Leib geschehen. Durch die Gemeinde wird der Herr das tun, was er sich immer schon vorgenommen hat, dass er auch für unsere Nation hier in Deutschland tun wird. Wir dürfen teilhaben an diesem außergewöhnlichen, großen Werk, das der Herr geplant hat. Ich möchte mit einer letzten Bibelstelle abschließen, im Jesaja im Kapitel 53. Jesaja Kapitel 53. Jeder Christ kennt normalerweise diese Bibelstelle. Er spricht von der Kreuzigung Jesu Christi. Und ich möchte Vers 10 und Vers 11 lesen. Jesaja 53, Vers 10 und Vers 11. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Diese Aussage, die hat mich vor einigen Jahren so zutiefst erschüttert, positiv erschüttert. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er spricht von Jesus. Plötzlich wurde mir bewusst, ich habe zwei Söhne. Ich liebe meine Söhne. Ich sehe sie nicht oft. In einem Jahr habe ich sie zwei Tage gesehen, weil ich lebe in Brasilien, die leben in Amerika. Plötzlich wurde mir bewusst, ich habe zwei Söhne, die ich unwahrscheinlich liebe. Aber meine Söhne zu zerschlagen, brutal zu quälen, das wäre für mich unvorstellbar. Wenn jemand andere meine Söhne brutalst quälen würde, würde ich alles tun, um meine Söhne zu schützen. Und hier sagt die Bibel, dass es dem Herrn, Gott, gefiel es, seinen eigenen Sohn zu zerschlagen und er hat ihn leiden lassen. Wie kann ein Vater Wohlgefallen haben, seinen eigenen Sohn zu zerschlagen und ihn leiden zu lassen? Weißt du wie? Es war die einzige Möglichkeit, seine Liebe zu dir und zu Deutschland auszudrücken. Es gab keine andere Möglichkeit. Entweder er wurde zerschlagen oder du. So groß ist seine Liebe zu uns. Es gefiel ihm, zuzuschlagen und er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen säen, er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Jahwes wird in seiner Hand gedeihen. Er wird in seinen Samen säen. Wisst ihr, der Herr wird das, wofür er gelitten hat, säen. Der Herr wird das, wofür er sein Leben hingegeben hat, säen. Können wir Vers 11 bitte darauf geben, den nächsten Vers? Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht säen und sich sättigen. Das ist eine Verheißung, meine lieben Freunde. Der Herr wird die Frucht säen. Was ist die Frucht? Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten auf sich laden. Die Frucht ist diejenige, dass der Herr vielen zur Gerechtigkeit den Weg weisen wird. Das ist die Frucht. Und die Bibel verspricht uns, dass er die Mühsal seiner Seele, wird er die Frucht davon säen. Der Herr wird erst wiederkommen, wenn das Evangelium des Reiches Gottes auf der ganzen Welt gepredigt wird und wenn er so viel Frucht wie möglich säen wird. Er wird die Frucht säen. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen Gottes. Er wird die Frucht säen. Jesus sitzt auf seinem Thron und schaut auf seine Gemeinde. Und er sagt, hört zu, die Wolken sind am Himmel. Der Spätregen kommt. Seid ihr bereit, meine Ernte einzunehmen? Seid ihr bereit, dass ich wirklich die Frucht säen werde, dass ich gesättigt werden werde an der Frucht, wofür ich mein Leben hingegeben habe? Der Herr wird absolut sicher, bevor er wiederkommt, diesen Spätregen schenken und diese Ernte weltweit schicken. Und wenn wir diese Ernte für ihn einnehmen, dann wird der Herr Jesus mit Triumph wiederkommen. Und wir werden nicht nur vor ihm stehen, sondern wir werden alle sagen, Herr, hier ist das, was ich mitgebracht habe. Herr, das habe ich dir mitgebracht. Und der Herr sagt, das ist die Frucht, die ich sehen wollte. Jetzt bin ich gesättigt. Jetzt bin ich gesättigt. Die kostbaren Deutschen, die habe ich jetzt ähnlich auch in meiner Hand. Und die stehen jetzt auch vor mir. Für mich ist es ganz klar, dass auch wenn ich ein Verlangen habe, Menschen zu Jesus zu führen, das Verlangen Jesus ist größer, immer größer. Auch wenn ich ein Bedürfnis habe, Menschen errettet zu sehen, ist das Bedürfnis Gottes, Menschen errettet zu sehen, noch größer. Auch wenn ich gerne das tun möchte, was ich tun kann, um Menschen zu ihm zu führen, sagt der Herr, pass auf, ich bin voll hinter dir. Als ich zum Herrn geschrien habe, Herr, gib mir ein geistliches Baby. Am selben Tag habe ich Geburt. Normalerweise dauert die Schwangerschaft immer sehr lange. Am selben Tag kam dieser junge Mann zu mir, gab sein Leben Jesus. Warum? Weil das Verlangen Gottes viel größer ist, als du es je haben könntest. Wisst ihr, als ich das verstanden habe, habe ich begonnen, das Evangelium den anderen Menschen ganz anders mitzuteilen. Ganz anders. Jedes Mal, wenn ich irgendjemand von Jesus erzähle, habe ich eine hundertprozentige Überzeugung in meinem Herzen, es ist der absolute Wille Gottes, dass seine Gnade dich erreicht. Das ist sein Wille. Und ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er das tut, was ich nicht tun kann. Nämlich die Menschen zu überführen. Nämlich mir die Ernte in die Hand zu geben. Das ist sein Werk. Mein Werk ist, ein Mitarbeiter in der Ernte zu sein, die er dabei ist, für uns vorzubereiten. Ich möchte gern beten und dann, ich bitte Gerhard, hier raufzukommen. Wir werden euch prophetisch dienen einige Zeit, so wie der Herr uns wirkt. Gerhard, bitte kommst du rauf. Schön, euch zu sehen. Ihr habt es doch geschafft, nach langer Reise und im Stau steckend. Vater im Himmel, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du Deutschland nicht vergessen hast. Vater, wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus geduldig wartet, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, auch nicht unser Volk Deutschland. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir geduldig warten auf den Spätregen, der unmittelbar bevorsteht, der alles vorbereitet auf die Ernte, die du uns schenken wirst, auch in diesem Land. Und Vater, wir vertrauen dir und das Wirken deines Heiligen Geistes. Wir vertrauen dir, dass du auch uns dazu verwenden wirst. Herr, danke, was du in dieser Gemeinde tust. Herr, danke, dass alles, was in dieser Gemeinde geschehen ist, das ist nichts anderes war als eine Vorbereitung, als eine Zubereitung für das, was unmittelbar bevor uns steht. Vater im Himmel, ich danke dir für all die Dinge, auch Dinge, die wir vielleicht jetzt nicht verstehen, nicht einordnen können, dass die all Teil sind von dem, was du tust, um uns vorzubereiten, um deine Ernte in diese Nation einzubringen. Vater, und wir sagen heute Abend ganz bewusst, wir sind bereit. Wir sind bereit, in deinem Erntefeld mitzuarbeiten. Vater, wir sagen heute ganz bewusst, hier sind wir, sende uns. Vater, ich bitte dich für jeden Menschen, der hier in dieser Gemeinde ist und jeden Menschen, der je diese Botschaft hören wird. Vater, ich bitte dich, dass ein neuer Glaube in ihrem Herzen freigesetzt wird. Ein neuer Glaube und eine neue Hoffnung, dass Deutschland nicht verloren ist, weil der Vater im Himmel sie liebt, weil Jesus Christus geduldig wartet, weil er nicht will, dass die Deutschen verloren gehen. Vater, ich bitte dich, dass dieser Glaube freigesetzt wird, dass eine neue Hoffnung entsteht im Leben deines Leibes und in deinem Volk, Vater, auch für unser wunderbares Land Deutschland. Vater, dafür bitte ich dich im Namen deines Sohnes Jesu Christi. Amen.